Meist genügt ein Stück Grillanzünder auf dem Autoreifen. Erst qualmt das Gummi ein wenig, doch bald steht der gesamte Wagen in Flammen. Seit Anfang des Jahres wurden in Berlin mehr als 170 Fahrzeuge angezündet, mindestens ein Dutzend in den letzten 14 Tagen während der sogenannten Action Weeks. Diese autonomen Aktionswochen werden von einem Bündnis verschiedener linker Gruppierungen in Berlin organisiert. Wer im Einzelnen dahinter steckt, ist schwer nachzuvollziehen. Die Gruppen eint der Protest gegen die sogenannte Gentrifizierung bestimmter Berliner Bezirke. In einer Pressemitteilung der Action Week-Organisatoren heißt es: Nach wie vor werden viele Menschen durch Aufwertung von Stadtteilen aus diesen verdrängt. Um sich dagegen zur Wehr zu setzen, ruft die anarchistisch strukturierte Wir bleiben alle Kampagne zu den Aktionswochen auf. Die Aufwertung von Stadtteilen entsteht durch Restaurierung und Umbau. Dadurch sind vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg viele Wohnungen attraktiver und teurer geworden. Und so hat sich auch die Bevölkerungsstruktur verändert. Eine Entwicklung, die Linksaktivisten wie Marc Schreiber ein Dorn im Auge ist. Der soziale Frieden ist einfach bedroht durch die Erhöhung der Mieten in Friedrichshain-Kreuzberg. Leute, die da einfach in den Kiezen wohnen, können sich die Mieten nicht mehr leisten etc. Und das ist auch eine Form von Gewalt, wie sie halt einfach vertrieben werden. Und Gewalt erzeugt bekanntlich Gegengewalt. Nach diesem Prinzip handeln viele Randalierer. Immer wieder tauchen zu den brennenden Autos Bekennerschreiben auf. Und immer wieder heißt es da, die Straftat sei eine Reaktion auf die Verdrängung von ärmeren Mietern durch reichere. Und schließlich seien die Aktionen gegen teure Autos wohlhabender Menschen gerichtet. Solche Gewalttaten sind in der linken Szene umstritten. Sie werden jedoch auch geduldet, wie der Sprecher der Berliner Antifa Sebastian Lorenz offen zugibt. Unseres Erachtens ist es wichtig zu erklären, warum sowas passiert. Sowas kommt nicht aus einem luftleeren Raum. Es sind auch keine Psychopathen, wie vor kurzem der Innensenator behauptet hat. Wir haben das Problem, dass es in Berlin wie in kaum einer anderen Stadt soziale Probleme gibt. Die Action Weeks endeten an diesem Wochenende in Berlin-Tempelhof, wo etwa 2000 Demonstranten vergeblich versuchten, das abgesperrte ehemalige Flughafengelände zu besetzen. Die Aktivisten protestierten gegen eine kommerzielle Bebauung und forderten eine Öffnung des Areals für die Bürger. Es ist eine Menge Hektar, was wir da absperren und was wir gar nicht nutzen können. Jeder möchte auf jeden Fall das freie Land, was ihm zusteht, auch nutzen. Auf jeden Fall wäre es einfach dumm, wenn man einmal in einer Stadt wie Berlin so eine große Freifläche zur Verfügung hat, irgendwas hinzubauen, was nicht allen Leuten nützt.